So, okay. Hyperraumantrieb aktiviert. Schubdüsen sind an Schilde hochgefahren. Hast du geguckt, ob wir genug Klopapier haben? Ja. Okay. Ein bisschen Space Ravioli? Space Ravioli ist da. Ich habe eben beim Space 7-Eleven noch mal ein bisschen Supplies aufgestockt. Alles cool. Hatten die an die Cola oder wieder nur Pepsi? Nee, die hatten wieder nur Gleep Glurp. Aber ja. Es schmeckt immer fast so ähnlich wie. Okay, also du, während wir hier versuchen, das ganze Zeug zu kalibrieren, mach du doch mal die Nachricht an, die uns Sudeldinger mitgegeben hat. Naja, das ist eine gute Idee. Ich gehe mit. So. Ich möchte doch das ganze Zeug nur so schnell wie möglich hinter mich bringen. Also, ja, dann lassen Sie die eine fucking die Geschichte machen und dann haben wir die von der Backe. Weißt du, und komm, machen. Ja, wir werden sehen. Komm, hau die Nachricht an. Ja, hier, Bordcomputer. Die Kassette einfach eindrücken. Genau, alles klar, hier. So, meine Herren. Die Lage ist wie folgt. Offiziell geltet ihr als tot. Das gibt uns die Chance, euch unbemerkt bei Space ISIS einzuschleusen. Euer Auftrag lautet, die Organisation zu unterwandern und so viel wie möglich über die Identität und den Aufenthaltsort der Drahtzieher herauszufinden. Laut einer unserer Informanten betreiben Space ISIS ein illegales Offshore-Casino namens der einarmige Konvertit auf einer Ölbohrinsel namens Proxima Centauri. Ihr werdet euch dort mit einem Personalmanager treffen und euch als radikalisierte Teenager ausgeben, die sich für den Anschlag auf Globalburg verantwortlich machen und jetzt bei Space ISIS einsteigen wollen. Alles, was ihr an Informationen sammeln könnt, wird über eure subkutanen Nanotransponder direkt an das Space FBI Headquarters weitergeleitet. Also Jungs, macht uns stolz. Die Galaxie zählt auf euch. Also, falsche Identitäten werdet ihr übrigens nicht brauchen, da Menschen bekanntermaßen der intoleranteste, engstirnigste, egozentrischste, Was glaubt ihr eigentlich, wer ist? Intolerant, uneinsichtig, engstirnig, verblendet. Wir sind tolerant. Natürlich, wir tolerieren ständig irgendwas. Klar sind wir tolerant. Weißt du was? Es wird Zeit, dass die Galaxie unter den Menschen wieder richtig großartig... Hallo? Max, sag mal, ist mein Mikro kaputt? Scheiß auf den Sudel-Doodle da. Der Typ ist das absolut Letzte. Ja, ist doch scheißegal. Weißt du was? Die kommen, die haben uns gefragt, ja? Nicht wir die. Die haben uns gefragt, dass wir den intolerant. Die kommen hier in unsere Galaxie blendet. Und wollen unsere Arbeitsplätze. Vor allem die Milchstraße den. die Milchstraße den Erdenbewohnern. Ja. Unglaublich. Finde ich gut. Also, wie gehen wir. So, hier, guck mal, hier ist doch diese Konsole. Jetzt gehen wir ein. Proxima Centauri. Hier. Point of Interest, einarmiger Konvertit. Ah, sehr gut. Siehst du, dieses, Space Tom, großartig. So, und okay. Ankunftszeit 60 Minuten. Ja, läuft. Dann würde ich mal eins sagen. Herzlich willkommen zu Creamspeak. Herzlich willkommen. Das Mikro läuft natürlich mal wieder schon. Ja, wir es jede Woche schaffen, jedes Mal zu vergessen, dass das Mikro schon läuft. Tag der Deutschen Einheit, ne? Also, und einheitlich geht jedem im Land alles auf die Eier. Ja, auf jeden Fall. Wenigstens gleichen wir uns da. In Dresden ist heute, standen heute Pegida und Festung Europa. Und am allerschlimmsten diese Merkel. Und die Merkel, genau, ja. Die Anführerin von der ganzen Scheiße hier. Genau. Ja, und alle brüllen sie gegeneinander und feiern die deutsche Einheit gegeneinander. Ja, ist doch das schön. Das ist so schön. Ja. All die schönen Feiertage. Das erinnert mich immer so an dieses ganze Gegenteiltag bei Alice im Wunderland und Nichtgeburtstag. heute feiern wir den Nicht-Tag der deutschen Einheit oder Tag der deutschen Nicht-Einheit. Oh. Ja. Fühlst du dich eigentlich so richtig reunificated oder lässt dich das irgendwie kalt? Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe nicht so den richtigen Bezug. Oh, keine Ahnung. zu was zu stolz. Den, ja, zu den Tag der Deutschen Einheit. Also es ist mehr so, ne, ich habe halt heute, muss halt heute nicht arbeiten. Nice. Das ist, damit wird man immer geködert in die Einheit. Aber vielleicht, ne? Vielleicht bin ich auch, ja, aber vielleicht bin ich auch zu sehr Wessi dafür. Vielleicht habe ich einfach, vielleicht kann ich es deswegen nicht appreciaten. Ich war zweimal in Berlin. Vielleicht bin ich auch frustriert, weil aber du warst so schon geht. Oft in Berlin. Ja, klar. Aber ist deine Freundin nicht aus Berlin? Ja. Mhm. Vaterlandsverräter. I know, right. Ja, in Dresden, haben sich Rechte, Linke und die deutsche Mitte waren zusammen gefunden. Gibt es überhaupt Linke in Dresden? Also so wie ich das jetzt gelesen habe, aber es, ich kann es auch wieder nur halb wiedergeben, war es wohl so, dass die Rechten gepöbelt haben und die Linken umzingelt wurden, aber ich glaube, das ist von Zeitung zu Zeitung wird das da anders wieder. Wahrscheinlich. Ne? Es kommt darauf an, ob du wieder den Volksstürmer gelesen hast. Oder. Ich habe seit 37 ein Abo vom Stürmer. Ja, also, sehr gut. Erst dachte ich, es sei eine Fußballzeitung und dann, ja. Irgendwann hat du, irgendwann hast du immer die tollen Prämien bekommen und immer diesen Nespresso-Kapseln und hast du gesagt, gut, jetzt kann ich es auch abonniert lassen. Ja. Die haben so einen Hitler-Papp-Aufsteller in 523 Teilen und in drei Jahre und dann habe ich endlich das ganze Ding zusammen. Okay. Kennst du noch diese alten Zeitungen früher, wo es jede Woche was anderes gab? Zum Beispiel so ein Dinosaurier und Mickey Mouse meinst du? Nee, wirklich. Es gab ja wirklich Sammelzeitungen. Und jede Woche gab es dann zum Beispiel einen neuen Knochen aus so einem Dinosaurier. Aber du meinst du diese Dinger, diese irgendwie so napoleonische Kriegsbataillone, die Sammelzeitschrift. Ja, Folge 1 genau. Mit dem Pikenier oder irgendeine Scheiße. Und dann genau, und die erste Zeitung hatte immer was Geiles. Ja, also klar. Schon was Großes, womit man was anfangen konnte und war auch immer günstiger. Zum Beispiel für 5 Euro für so ein kleiner Patch. Hast du einen von funktionierenden Leopardpanzer bekommen? Ja, oder man hat wirklich so einen richtigen Panzer bekommen und dann in den restlichen Zeitungen gab es immer nur mal so ein Rad, Kette, eine Kanone. Ja, Klassik. Oder in der einen Woche nur eine Geschichte. Ich hatte das wirklich. Ich hatte das mit einem Dinosaurier und ich meine, ich habe den wirklich bis zu Ende gebaut. Du bist ja crazy. Ich weiß nicht, wie viele Jahre. Also abgesehen von vielleicht so Ami-Kriegsveteranen, die dann so Maschinerien sammeln oder so, habe ich das Gefühl, das ist auch so dieses Sammel-Klein-Gedöns ist so total das urdeutsche Ding. Also ich habe neulich auch zum Beispiel gelesen, dass die beliebteste Attraktion in Deutschland ist wohl das, also für Deutsche ist wohl das Miniatur-Wunderland in Hamburg. Was zugegebenermaßen auch ganz cool ist. Ich war da auch selber mal. Nee. Ich glaube, es war Spiegel Online. Wobei, die sitzen ja auch noch. Egal. Aber da habe ich mir gedacht, das ist so ein German thing to do. Weißt du, so Miniatureisenbahn. Und ich bin aber ganz ehrlich, ich bin schon ganz fickerig, wenn ich das nur schon höre. Ich habe jetzt so richtig Bock, mich ins Auto zu setzen und du bist auch so einer, der sich so auskennt, welche Bush-Serien es dann gibt für das Grünzeug, was du so neben den Bahngleisen ansiedeln kannst. Ja, okay. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht, aber ich habe eine Geschichte zu einem Bahnliebhaber und zwar über einen Freund. Ein Freund von einem Freund von einem Freund von einem Freund hat mir ganz sicher zugesichert, dass Chemtrails real sind und dass uns das Grundwasser vergiftet wird. Ja, das ist also der Typ hatte eine ganz besondere Leidenschaft für Bahnen. Und mein Kumpel war dann mal bei dem zu Hause und die haben dann eine CD angemacht, die bei dem im CD-Player war. Und das waren dann einfach nur Ansagen der Kölner Straßenverkehrsbetriebe. Also einfach nur, nächste Haltestelle, Hansaring. Und dann fünf Minuten wieder nichts. Und ich stelle mir das vor, wie man dann da zu Hause sitzt mit so einer geilen Mütze und dann läuft und jetzt bitte alle aussteigen. Finde ich super sympathisch. Was macht denn der Besowski da hinten an der Tür? Pappenheimer, hau doch mal ab da, wir müssen weiterfahren. Ja. War jetzt mit Abstand das schönste Beispiel, das man in diesem Zusammenhang nennen konnte. Hatte eine klassische Pointe am Ende. Ja. Also von 100 Leuten haben bestimmt die Hälfte der Leute gelacht. Sehr schön. War auch gemein, was ich gesagt habe. Haben wir die Creamspeak-Quote wieder erfüllt? Wollen wir? Ja, wir wollen eigentlich über ernstere Themen. Wir brauchen mehr als einen schlechten Witz, um unsere Quote zu halten. Wahrscheinlich. Wollen wir ganz kurz eine neue Rubrik einführen? Bitte, ich bitte sehr darum. Okay, ich hätte ganz gerne, dass du mir jetzt A Cappella, Smooth and Jazz, aber so leicht uplifting, mit so einem leichten Upbeat. Also, Moment mal, A Cappella, als für die Rubrik meinst du? Genau. Also, vielleicht schneide ich das dann später raus, aber wahrscheinlich nicht. Willkommen zur neuen Rubrik. Es geht um Hörerbriefe. So, die lieben Jungs oder Mädels, wir wollen ja genderneutral bleiben. Oder Xes oder Gl- Radio Rando, geschrieben Radio R-A-N-D-O-W, also stummes W. Ein Podcast/Hörspiel aus, weiß ich nicht, aber es geht um ein Dorf nach Berlin. Rando klingt nach Berlin. Das es gar nicht gibt. Also, und die haben uns geschrieben, und zwar, wir haben in einer unserer letzten Episoden über einen jungen Herrn geschrieben, der sich in Japan, glaube ich, wir haben gesprochen über einen jungen Herrn, der sich den Penis abgeschnitten hat und für 200 Yen? Yangs, ja, dude. Für 200 Danks. Learn your das Ganze, so verkauft hat, dass er Leute eingeladen hat und er hat es dann mit Pilzen angerichtet und jeder hat dann so ein kleines Medaillon, wie in der Kirche, so eine Oblate ungefähr sah das aus. Um da jetzt gleich, ne? Also, was herzustellen. also, und die haben uns etwas geschrieben. Und zwar meinten die nämlich, dass der gute Herr hat den Penischef, wie er ihn nannte, interviewt. Und er wollte da jetzt ein paar Sachen zu sagen. Und ich lese jetzt einfach mal direkt hier einfach so vor, was ich bekommen habe. Smooth Jazz. Nee, lies mal ohne vor. Liebes Creamspeak-Team, vielen Dank für die gute Unterhaltung. Sehr nett. Es ist eine bemerkenswerte Leistung, heutzutage eine so sachliche und seriöse Berichterstattung zu wagen, zumal ja, okay, wir offensichtlich hör dir auf, in einer sehr unseriösen Zeit leben. Wie ein weiser Mann mal gesagt hat, alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen ereignen sich dreimal. Das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce und das dritte Mal als Reality-Show. Aber ich schweife ab. Es ging um Penisse. Gefällt mir schon mal sehr gut. Erstmal, super gut. Erstmal ein bisschen hier abschleimen, damit man dann, auch bis zum Ende liest. Dann direkt ein Dick-Joke. Boom, Penisse. Okay. Oder wie es auf einem Transparent in der Deutschen Demokratischen Republik hieß, es geht nicht mehr um Bananen, jetzt geht's um die Wurst. In Folge 12 Ihres Podcasts haben Sie die Geschichte eines Mannes erzählt, der sein eigenes Geschlechtsorgan zubereitete und als Hors d'oeuvre serviert hat. Nun, Punkt, Punkt, Punkt. Wie Sie wissen, ist in jedem Witz ein bisschen Witz enthalten. Classic. Und in jedem Witz ist auch ein bisschen Tragödie. Deshalb lohnt es sich, die Geschichte hinter der skurrilen Mahlzeit zu erzählen. Ich habe den jungen Peniskoch kennengelernt und ihn für den Spiegel interviewt. Mao, oh, ich hätte mir den Namen vorher am durchlesen sollen. Mao Sugiyama. Ich hoffe, es ist richtig. Klingt auch gut. So lautet sein Name. Also ja. Ist inzwischen zu einem von vielen Internet-Sex-Freaks geworden. Ironie des Schicksals, denn Maos Absicht war es, seine Abscheu gegen Sex zum Ausdruck zu bringen. Um seine Worte zu benutzen, Sex ist für den 25-jährigen Manga-Künstler und Maler richtig scheiße. Und bevor Sie sagen, naja, er lebt auch im Tentakel-Pornoland. Maos Probleme sind ziemlich ernst. Er wurde anscheinend als Kind sexuell missbraucht. Als Jugendlicher soll er wiederholt sexuell belästigt worden sein. Irgendwann empfand er beim reinen Gedanken an Sex nur Ekel. Man muss sich vorstellen, was das in unserer hypersexuellen Gesellschaft heißt. Sex ist überall. Auf der Straße. Das haben schon die alten Kommunisten gesagt, der Sex liegt auf der Straße. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie gehen durch die Straßen. Überall hängen Werbeplakate. Anstatt Brüste und Ärsche sind darauf, sagen wir, hochrangige SPD-Politiker abgebildet. Naja, jetzt wissen Sie, wie es sich für Mao anfühlt. Ach, das war ein Witz, weil, okay, verstanden. das muss man halt dann flüssig lesen, dann kommt das auch rüber. Genau, ich hätte mich vielleicht vorbereiten sollen. Aber dein Mikrofon ist ja auch kaputt, das ist in Ordnung. Ja, genau, hier. Oh. Es lag am kaputten Mikro. Also, jetzt wissen Sie sich, wie Mao fühlt. Also, um sich einzuleben, man geht über die Straße und sieht die ganze Zeit nur Sachen, die man hasst. So. Daher die Entscheidung, jedweder Beziehung zu Sex abzuscheiden. Oder abzuschneiden, soll es wahrscheinlich heißen. Oder auszuscheiden. Wortwörtlich. Mao wurde zum Asexuellen. Dabei ist er nicht allein. Sexuologen, das hört sich wieder sowas so an wie so ein erfundener Studienberuf. Genau. Was haben Sie studiert? Popologie und Lochkunde. Ja, genau. Ja, also wir gehen jetzt mal davon auf, dass es Sexuologen gibt. Auf gar keinen Fall. Zufolge könnte bis 1%, doch, das ist sowas wie Ranch Dressing Expert. Alter, ich google das jetzt, das gibt's auf jeden Fall. UFO-Sight-Seeing-Professor. Also, genau, du googlest, ich lese weiter. Sexuologen zufolge könnte bis 1% der Weltbevölkerung asexuell sein. Könnte. Sexuologen gibt's auf jeden Fall. Sexuologen gibt's, glaube ich, nur in Finnland? Ja, whatever. Okay. Das Problem, der junge Künstler hatte kein Geld, um sich faktisch von seinem Geschlechtsorgan zu trennen. Die Lösung, eine kunstkulinarische Performance für wenige, in Klammern wohlhabende Auserwählte, die wie eine Art Crowdfunding funktionieren sollte. The rest, as they say, is history. Jetzt kommt noch ein kleiner Gag zum Ende. Alle festhalten, Schließmuskel fest zusammendrücken. Die Moral der Geschichte, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Mit freundlichen Grüßen, yes. Ihr Radio Rando oder Rando-Team. Vielen, Rando. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den wunderschönen Hörerbrief. Super geil, vielen Dank. Sehr gute Insight. Ja, und ich denke, dass wir einmal ganz kurz wieder in unser Lieblingsthema Pimmel abschneiden gehen. ja, ich finde das sehr schön, weil er hat jetzt zwar zwischendurch geschrieben, okay, ein bisschen Sexfreak und ähnliches. Ach, ich habe übrigens noch was anderes gehört. Und zwar derjenige, der mir die Geschichte ursprünglich erst erzählt hat, hat mir nämlich gesagt, dass er mit seiner Freundin eine ganz komische sexuelle Beziehung hat. Ah, okay. Und zwar, die stehen jetzt in ihrer Wohnung und da sind überall Spiegel und gucken sich in Spiegeln an. Ah, okay. Mega, und das ist das quasi als Sex-Substitut, oder was? Genau. Ah, interessant. Ja, du, warum nicht? Good for him, good for him. Good for him. Aber ich denke, wenn man jetzt mal einen Schritt weitergeht und weiterdenkt, sieht man ja wieder das eigentliche Problem. Man liest sich das in der Zeitung durch und denkt sich, was für ein Freak, ne? Was für ein Arsch. Ach. Und zwei Sachen, doch, aber ganz ach. Sicher. Ach. Ja, Leute solange, lesen sich solange das solange er nicht, ja, Leute, aber ich meine, ne, solange man sich selber den Penis und nicht anderen Leuten den Penis abschneidet, sehe ich da doch, ja. Da, finde ich, könnte man auch drüber reden, wenn man nämlich jetzt über den Menschenwürdebegriff redet und die ist ja bekanntlich unantastbar, das heißt, die ist ja auch irgendwie von mir selbst unantastbar. Das heißt, ich kann mir selber ja nicht irgendwie die Menschenwürde nehmen. Ja, aber ich definiere ich weiß, die Menschenwürde. Genau, inwiefern nehme ich mir die Menschenwürde, wenn ich mir einen Teil meines Körpers abschneide und das anderen zum Essen gebe? Weißt du, weil ich glaube halt, ne, wenn du dich vielleicht eher würdelos fühlst, wenn du so einen Schlong an dir dran hängst, mit dem du irgendwie gar nichts anfangen kannst, der dich peinigt, ja, dann ist es ja eine persönliche Definition. Sehr guter Punkt. Genau. Aber das wird natürlich alles strafrechtlich, ne, relevant sein, inwiefern man dort gegen ethische oder eigene moralische Prinzipien verstößt. Aber mein anderer Punkt wäre einfach, dass die Menschen einfach wieder oder die Leser, Hörer bei solchen Themen einfach vergessen, haha, entweder ist ja ganz lustig, ist ja ganz skurril, aber da steckt ja immer noch ein Mensch hinter, ein Mensch mit einer eigenen Geschichte. Keiner sagt dir einfach, es ist heute ein scheiß Wetter, ich schneide mir den Penis ab. Sondern, ne, also wenn der jetzt 25 war, das heißt, da sind 25 lange, harte Jahre vergangen und irgendwann trifft man dann halt so eine Entscheidung, aber das kommt ja nicht von irgendwo her. Und wenn wir jetzt von Missbrauch oder wirklich Konditionierung von Sex gleich Ekel, Sex gleich negative Gefühle ausgeht, muss man sagen, okay, es war seine Entscheidung, er hat die getroffen. Aber ich bin ganz ehrlich der Letzte, der über selbst gefasste, selbst entwickelte und vor allem selbstbestimmte Sexualität urteilt. Denn solange, und da wären wir wieder bei dem Punkt, solange meine Sexualität nicht die Sexualität oder im Allgemeinen das Recht oder die Freiheit eines anderen Menschen einschränkt, sollte jeder erstmal für sich, ne, machen, tun und sexualisieren dürfen, was er möchte. Absolut. Wenn man, so, und wir nehmen jetzt natürlich wieder diesen kleinen Prozentsatz an kompletten Nutjobs heraus, die sich dann wirklich aufhängen oder lebensgefährlich verletzen beim sexuellen Akt. Solchen Leuten muss man natürlich helfen und nicht sagen, ja, lass ihn mal machen, wenn es dir Spaß macht. Ich denke schon, dass es dann irgendwie wieder moralische verhältnismäßig jetzt gut organisiert und durchgeführt. Genau, dazu muss man sagen, die Organisation war, sollte eigentlich jedem Deutschen gefallen und imponieren. Absolut. So. Ja. So. Hat besser geklappt als BER, Stuttgart 21. Und Stuttgart 21, genau. Ja. Vielleicht schön. Hätten sie ihn beauftragen sollen. Genau. Also noch einmal, hört euch an Radio Rando, ein kleines, wirklich sehr schön gemachtes Hörspiel es geht so ein bisschen in die Richtung Twin Peaks. Schön gemachtes Hörspiel über eine existente oder nicht existente Stadt am Rande von Berlin. Ich war die ganze Zeit bei Radio Rando. They pissed him off and now he's back. Ja, okay. Apropos Rechts und Freiheit, die man einschränken kann. Wollen wir noch mal ein bisschen über Deutschland reden? Ja, ich weiß zum Beispiel was für ein Lied die da heute in Dresden singen, nämlich ja. Deutschlandkeit und über Freiheit. Und ich muss wirklich sagen, allein die Tatsache, dass ich mir vorstelle, dass zum Tag der Deutschen Einheit jetzt zumindest drei Übergruppen, ja, von politischen Gesinnungen gegeneinander anstatt miteinander, ja, anbrüllen und jeder singt seine eigene. Wer ist denn eigentlich Festung Europa? Weil die sind ja scheinbar auch mit Pegida verfeindet und ich weiß gar nicht, wer das ist. Ach, die sind auch noch. Das finde ich ja immer so erstaunlich, dass die ganzen rechten Untergruppen sich dann auch noch gegenseitig nicht leiden können. Auch zum Teil in der eigenen Partei. Ne? Mit der AfD, wo man sich jetzt immer noch nicht entschieden hat, ob man jetzt Juden scheiße findet oder halt doch einfach nur niederträchtig. Und anstrengend ist das. Ist das nicht unheimlich anstrengend, rechts zu sein? Erstmal den ganzen Tag hassen, um sich. Ich glaube, es ist an jeder Ecke. Und es kommt ja auch immer was davor. Die Welt dreht sich ja weiter. Es kommen ja jeden Tag neue Dinge dazu, die man hasst. Zu den alten, die man ohnehin schon hasst. Und Rassismus ist halt so ein altes Ding. Das kommt ja nicht irgendwas Neues im Rassismus dazu. Es ist jetzt nicht so, als käme jetzt der progressive Rassismus und wir entscheiden uns jetzt irgendwie zu super hassen oder was auch immer. Das ist ja immer das Gleiche. Es ist doch erstmal unheimlich langweilig und anstrengend. Und es kommen so viele. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist quasi so, ich glaube, das ist das geringere Übel. Also für die Leute, weißt du, weil die quasi die frustrierte Grundkondition ist schlimmer zu ertragen als ein Arschloch zu sein. Weißt du, so irgendwie sowas in die Richtung wäre jetzt meine Vermutung. Erklär dich mal mit einem wunderschönen Beispiel. Ach naja, das ist halt dieser Klassiker, ne? Das ist halt dieses, wenn du einfach super unzufrieden mit deinem eigenen Leben bist und fühlst dich super alleingelassen von allen, das ist alles frustrierend, alles scheiße. Und du hast es aber quasi ganz nach unten verdrängt und ist ganz geschafft, nach unten sedimentiert, ja. Dass das vielleicht auch ein bisschen was mit dir selbst zu tun hat, ne? Oder vielleicht auch ein bisschen was mit deinen Eltern oder wie auch immer. Und dass da vielleicht auch ein bisschen selbstverschuldete Assholery oder so oder Unzufriedenheit dass du da gar nicht mehr rankommst oder dass es viel zu sehr wehtut, sich dann damit auseinanderzusetzen mit dem eigentlichen Problem. Das ist ja so ein The problem is never the problem Ding. Und deswegen. Ja, das findet man ja eigentlich auch in dieser ganzen Reichsbürgerbewegung. Ja, ja, genau. Und deswegen nimmst du halt Verdrängung von Realität. Genau. Und deswegen einfach nimmst du. Einfach weil es schwer ist zu verstehen, dass ja, ist klar schwierig. Ist das mit den Flüchtlingen. Und die sind auch nicht alle nett, die sind auch nicht alle böse. Mhm. Und die kommen auch nicht ja alle hin, weil sie dir die Rente klauen wollen. Und da fängt es ja schon an, weil da musst du anfangen zu differenzieren und du merkst, Probleme sind komplex. Warum kommen die denn hier hin? Und vielleicht sollten wir aufhören, Waffen nach Saudi-Arabien zu liefern, damit die da sich nicht die Köpfe wegschießen oder die Väter auf der Straße offen erschossen werden. Übrigens, das ist auch was ganz toll. Kann man nicht lieber sagen, der hat einfach braune Haut raus? So. Genau, reicht das nicht einfach so nach einer einfachen Pigmentierungsskala, die man dann auf der Straße anlegt? Weißt du, wie bei den Cops in Amerika. Ja. Das schießen oder nicht schießen? Ja, einfache Ja- und Nein-Fragen für einfache Ja- und Nein-Fragen für einfache Ja- und Nein-Leute. Und das ist so ein bisschen, das ist mein persönliches Anliegen, das kommt, wird zum Glück immer mehr, auch, oder was heißt immer mehr, eigentlich bisher noch viel zu wenig, aber ich habe das Gefühl, es gibt langsam so erste kleine Anzeichen dafür, dass wir uns bewusst werden als Gesellschaft des Problems, dass wir einfach viel zu sehr schwarz und weiß denken momentan, also in Deutschland und Europa, auch also weltweit, und einfach ein bisschen wieder anerkennen, dass einfach Probleme mehr als eben nur Ja und Nein oder schwarz und weiß sind, dass wir halt irgendwie sagen müssen, ja, wir müssen den Middle Ground finden, wo wir uns unterhalten, wo wir miteinander reden und das nicht nur so, ich glaube, ich fühle aber, das ist jetzt so und so und deswegen fuck you. Ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, dass man sich einfach wirklich mal. Man muss auch als Linker, als eher gemäßigter, politisch interessierter Mensch, muss man sich halt einfach, man muss der Realität ins Auge sehen und sagen, okay, es gibt ein politisches Spektrum von links nach rechts oder von ganz links nach ganz weit rechts. Das war schon immer da und das wird auch immer da sein. So, und auch dort ist das, ja, ein Problem der Toleranz, ein Problem des Verständnisses oder einfach der friedlichen Koexistenz auch mit anderen Gesinnungen. Und nein, ich rede nicht davon, dass man akzeptieren soll, dass in Dresden Moscheen angezündet werden. Du redest gerade wie Cem Özdemir bei Anne Will gestern. So, der Papa, ja. Der Papa erklärt euch das jetzt. Hören Sie, ich finde das ja auch total super, was Sie da machen. Weil mal kurz. Sonst, das ist ja super, das ist ja wirklich wir ganz irgendwann. Ich bin da ganz auf Ihrer Meinung. Ja, sorry. Sonst sind wir irgendwann von Deutschland, Deutschland über alles zu Deutschland, Deutschland war das alles. Was du zu bieten hast. Und übrigens, nächste Woche Maschu beim Kölner Poetry Slam im whatever. Auf dem letzten Platz. Er gewinnt ein kostenloses Sparbuch bei der Sparkasse und ein kleines braunes Plüschschwein, wo er Geld reinstecken kann. Und ein Plüschschwein, können wir bitte an dieser Stelle bitten wir um Zusendung eurer Vorstellung, wie ein braunes Plüschschwein aussehen würde. Bitte per Illustration oder selbstgemachtem Genexperiment direkt. Oder aus Bauchnabel, Flusen und Popeln gebaut. Oh, bitte, da bitte ich sehr drum. Für besondere Flauschigkeit. Das braune Fluselschwein geht dieses Jahr. Vielleicht können wir einen Award draus machen. So, wir gehen in eine kleine Pause, oder? Ja. Bevor wir uns weiter um Kopf und Kragen reden. Willkommen zurück zu Creamspeak in Space. Herzlich willkommen zurück zu Creamspeak, immer noch in Space. Space! So, ich habe gerade einen Artikel gelesen zum Papst. Der Papst hat wieder zugeschlagen. Ich habe nicht genug Space-Coffee, um sowas jetzt zu ertragen. Der Papst verurteilt die Gender-Theorie, weil sie die Ehe zerstören würde. Ein Junge in Frankreich hat auf die Frage, was willst du später mal werden, zu seinem Vater gesagt. Eine Frau und er war erst 10 Jahre alt. Und ich weiß nicht. Und er sagt, ja, das zerstört die Ehe. Und letztes Jahr war ja ein Spanier da, der ist als Mann geboren und ist ja so eine Frau. Und dann sagt er auch, aber Homosexualität ist trotzdem noch Sünde. Und es gibt keinen Grund zum Jubeln bei Homosexualität. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein, wir verlegen. Nein, stimmt, das ist ja auch kein Grund zu jubeln. Und dann schreibt er am Ende noch, man darf auch die Schwulen nicht ausgrenzen aus der Kirche, sondern man muss sie integrieren. Wäre ja auch zu schade, das ist ja nett. wenn so viele Kirchensteuerzahler einfach verloren gehen. Man verliert ja an den Schwulen unheimlich viel Menschenkapital und Geld. Ach ja, die Kirche wieder. Ich finde es komisch, dass, wenn wir schon von Indoktrinieren sprechen, ich finde es komisch, dass Kinder immer noch indoktriniert werden mit zum Beispiel unsichtbaren Männern, die im Himmel wohnen, oder den Kindern von unsichtbaren Männern, die Church im Himmel wohnen. Church hate Maschu at it again. Ich find's komisch, dass die Kirche andere Leute anprangern oder Indoktrinierung. Also ganz kurz zum Begriff Indoktrinierung. Ne? Ich finde das interessant, dass du das ansprichst. Get the fuck out. Nein, ich finde es interessant, weil ich glaube tatsächlich, wenn man es genau betrachtet, wahrscheinlich wir müssen ja, irgendwas muss man den Kindern ja beibringen. Konzept geht's erstmal los mit, du bist ein Mann und bleibst ein Mann und vor allem musst du in die Ehe einkehren, um viele kleine Kirchensteuerzahler zu zeugen. Und wenn du nicht in die Kirche gehst, dann schneiden wir dir den Penis ab. Genau. Ich frage nur so, jedes Elternteil impost ja irgendwie die eigene Wahrnehmung von der Realität und die eigenen Konzepte und wie auch immer Moralvorstellungen auf das Kind notwendigerweise, weil irgendwas muss man ja beibringen. Insofern würde ich wahrscheinlich sagen, man kann seine Kinder nicht indoktrinieren, aber es muss ja nicht irgendeine erzkatholische, radikale Scheiße sein. Auf Kaspar Hausergard kann man das machen. Einfach ja, das hat damals schon sehr gut funktioniert. Einfach 14 Jahre lang in eine Box sperren und dann vielleicht noch gleichzeitig Schrödingers Katze dazu nehmen und nicht nachgucken und 14 Jahre sagen, vielleicht ist das Kind tot oder nicht. Man weiß nicht, können wir nicht sagen. Vielleicht ist das Kind schwul oder nicht. Vielleicht wird das Kind Mann oder Frau, wir wissen es nicht. Genau. Können wir nicht sagen. Schrödingers Gender-Theorie. Schrödingers Hauser. Weiter. Das ist schon wieder zu metaphysisch jetzt. Nein. Ja, nee, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich wollte sagen, also, ne, du kannst nicht deine Kinder beeinflussen, aber es muss ja halt nicht gequirlte Scheiße sein. Es kann ja ein nettes, tolerantes Weltbild sein. Genau. Aber ich denke, dass man auch jetzt, und jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, das wir echt schon unbedingt mal ansprechen wollten oder immer mal wieder angeschnitten haben, zu diesem ganzen Diversity-Zwang, Gender-Mainstreaming und das Neue, was Spotify hat, Gender Streaming. Und ich habe so viele Gags in meiner Kartei. Das Problem, das sich mir dort offenbart, und ich denke mal, dass wir jetzt erstmal locker darüber diskutieren und uns dem Kern nähern. Und zwar, wenn ich jetzt davon ausgehe, und ich gehe ganz schwer davon aus, dass jedes Kind erstmal ohne Sexismus, Rassismus, Ableismus auf die Welt kommt und sich erstmal denkt, jo, du sehen halt anders aus, aber das ist für mich erstmal nicht relevant für mich und mein Leben. Und dann sagt man natürlich, okay, wir müssen Rassismus verbieten, unterbinden, weil man natürlich sagt, wir wollen den Kindern nicht beibringen, dass die sind schwarz, wir sind weiß und das ist und wir sind besser, die sind schlechter. Die Frage ist, inwiefern Rassismus antrainiert wird, wenn die Eltern sagen, die sind schwarz und wir sind weiß und wir sind irgendwie gleich. Wenn den Kindern erstmal beigebracht wird, man könnte einen, und wisst ihr was, es gibt Leute, die sehen da einen Unterschied, aber das ist nicht richtig, anstatt den Kindern einfach zu, gar nichts dazu zu sagen. Also wie gesagt, erstmal so als Theorie, um einen Denkanstoß zu vermitteln. Inwiefern bringen wir unseren Kindern aufgrund von Aussehen, Geschlecht oder ähnlichen Charakteristika zu unterscheiden, wenn wir sie erstmal auf diesen Gedanken bringen? Dieser Gedanke entwickelt sich vielleicht irgendwann durch die Gesellschaft selber, indem wir unterscheiden, was auch normal ist. Aber inwiefern sollten wir es vielleicht vermeiden, jegliche Art von Wertung einzubringen? Inwiefern ist das auch schon wieder eine Indoktrinierung? Inwiefern bringen wir unseren Kindern bei, schon wieder auf irgendeine Art zu unterscheiden? Es geht nicht darum zu sagen, okay, da sind Menschen und die sind anders, aber doch gleich. Es geht ja eigentlich nur dadurch, ja, natürlich sind Menschen anders. Selbst wir fallen ungefähr in die gleiche demografische Gruppe, verschieden. Ja. So, und das ist gut und das ist schön. Aber es geht ja, beim Kampf gegen Rassismus sollte es halt nicht darum gehen zu sagen, wir müssen Rassismus ausmerzen und verbieten, weil es halt immer ist dasselbe Ding wie, wir müssen nicht aus allem so einen Grey Slush machen und sagen, so ja, wir sind alle dasselbe und irgendwie, jeder ist First Place and First Winner. Genau. Weil dann funktioniert einfach gar nichts mehr. Sprache, Gesellschaft, alles ist immer Arsch. Genau, aber bevor wir auf Sprache und Gesellschaft oder Sprache gehen, lass uns erst nochmal diesen einen Punkt machen, bevor wir wirklich sagen, okay, alles ist entweder gleich oder man kann ja auch wirklich den Unterschied feiern, aber sagen, wir haben ja trotzdem das gleiche Recht und jeder muss die gleiche Möglichkeit haben, sich zu entfalten. Die gleichen Chancen, genau. Und es geht nicht nur um gleiche Rechte und es gibt Leute, die haben wir sind unterschiedlich, deswegen haben wir auch unterschiedliche Startbedingungen. Genau. Ne? Manche werden reich geboren, manche werden arm geboren, manche sehen einfach scheiße aus. Und manche sehen geil aus. So. Zum Beispiel Sophia Tomala sieht mega geil aus. Sieht mega geil aus, hat dafür aber halt nur Scheiße im Kopf. Die hat halt dieses schlangenähnliche Äußere, was natürlich viele Menschen sehr attraktiv finden. Und wie gesagt, das würde auch wiederhin meine Theorie unterstützen, dass wir heimlich von Reptilienmenschen, also Eidechsenmenschen. Speaking of Mashus Sex Fantasies. Aber zu diesem Punkt, genau, wir sind unterschiedlich, sollten aber die gleichen Rechte haben. Und die gleichen Rechte und die gleichen Chancen, das wollte ich mal kurz beurteilen. Also sagen, ne, wenn du halt eben, weil das, was nützen dir gleiche Rechte, wenn du halt einfach so vom Schicksal so disadvantaged bist, dass du halt dann als Hartz-IV-Kind geboren willst und als Hartz-IV-Hartz-Mensch stirbst. Make lizard people great again. Und deswegen muss eine gute, offene Gesellschaft nicht nur dafür sorgen, dass alle die gleichen Rechte haben, sondern möglichst auch, dass alle zumindest annähernd ähnliche Chancen haben und das heißt dann natürlich auch sozialer Aufstieg. Also nächster Wahlspruch, anstatt Schwarz-Weiß-Amerika, make America great again, make America gray again. Make America gray again. Und und wir sind hier wieder bei Zwang, Indoktrinierung, Ideologisierung, die ja genauso vorangetrieben wird mit der momentanen, und ich rede jetzt nicht von der Gender-Theorie, die der Papst so verurteilt, was natürlich totaler Blödsinn ist. Diese Gender-Theorie in Schulen sagt nichts anderes als, du bist als Junge geboren worden und weißt du was, und wenn du mal ein Mädchen sein möchtest, ja, dann ist das auch kein Problem. Das nimmt dir nicht deine menschliche Würde, das nimmt dir nicht deinen Anspruch auf Chancen und Recht, die jeder andere auch hat, ja. Das ist einfach deine Sache und das hat andere Leute nicht zu interessieren. Nicht nur mit dem Punkt, das ist mir aber egal, ob der, sondern bis zu dem Punkt, wo er sagt, weißt du was, der macht sein Ding, der ist so, wie er ist und das berührt mich nicht, das regt mich nicht auf, das hat mich nichts zu interessieren. Wollte ich gerade sagen, es ist auch gar nicht none of your fucking business und wenn du die Side von einer Transgender-Person nicht ausstehen kannst in der Öffentlichkeit, dann bleib halt lieber zu Hause oder pack dir einen Burka ins Gesicht. Genau, dann musst du zu Hause bleiben. Und dann musst du halt anfangen, dich voll zu verschleiern, damit du nichts mehr ist. Es ist ist nämlich, der nächste Punkt ist einfach, wirklich offenes Plakat, Papst, raus aus meinem Schlafzimmer. Es geht dich nichts an. Stop watching me. Es geht dich nichts an, ja, was irgendwelche Leute privat in ihrem Haus machen, in ihrem Kopf machen. Es ist nicht your concern, wie Leute mit ihrer Sexualität umgehen, die ausleben, egal wie alt sie sind, egal was ist. Bis zu dem Punkt, und ich muss es jedes Mal wieder sagen, weil ich immer Angst habe, dass jemand sagt, Moment, aber Kinderschänder ist ja auch. So, nein, bis zu dem Punkt, wo Sexualität, nicht Freiheit, Recht, Sexualität von einem anderen Menschen einschränkt. Und Entschuldigung, und es wird immer wieder, kommt gerade aus Richtung AfD, kommen diese ganzen, die sind ja degeneriert und unsere Kinder, Schwule schränken nicht das Recht auf sexuelle und persönliche Entfaltung von Kindern, Jugendlichen oder anderen Menschen ein. Wenn es dich stört, dass sich zwei Menschen in der Öffentlichkeit küssen, egal welchen Geschlechts die sind. Welchen Geschlechts? Egal welchen Geschlechts die beiden sind, ne? Ob da jetzt zwei Frauen, zwei Männer sind oder zwei Männer und zwei Frauen oder zwei Frauen und so. Also, ich mach mal kurz Pause hier, das wird mir jetzt ein bisschen zu heiß. So. Es geht dich nichts an. Wenn es dir nicht gefällt, dreh dich um. True. Und man muss auch ganz klar sagen, kill yourself. Just kill yourself, dude. Und genau, lösch dich aus dem Genpool. Bitte nicht vom Beckenrand in den Genpool springen. Das ist doch dein Favorite-Spruch. Ich war versucht, da irgendeinen schönen Gag draus zu machen für Twitter, aber ich bin so schlecht im Twittern. Also, nochmal, Public Aufruf. Wenn uns jemand Twitter-Nachhilfe geben möchte, looking at you, Margarete Stokowski. Dann schreibt uns unter mickeymouse@ehafa-verlag 225116 Mainz. Was? Nochmal. ruft uns an oder schreibt uns einen Brief an Masch und Max. Nordpol. Das ist Santa Sweatshop. Schwuchtelunterstützer@creamspeak.com und dann schreibt uns eure liebsten Ideen und eure liebsten Sachen. Und wir sind jetzt beim nächsten Punkt, was ich nämlich gerade schon angeschnitten habe, nämlich jetzt sind wir in der Sprache angekommen. Und erstmal müssen wir erstmal festlegen, es geht ja jetzt darum, um diese ganze Social, ich kriege schon wieder wilde SMS, damit wollte ich Leuten sagen, dass ich auch Kontakte habe und Freunde habe. Ich dachte, das sind die empörten Zuhörer, obwohl ich so freiheitlich zur Sexualität von anderen eingestellt bin. Er hat Sprache gesagt. Gleich kriege ich wütende Nachrichten von allen Leuten. Genau. Inwiefern denn die Sprache ein Problem ist oder gerade das Eindämmen oder Verbieten von Sprache. Wir sind sowohl beim Thema Hasskommentare, was jetzt der eine extreme Fall dabei ist, wo es auch ein paar Sonderregelungen gibt, meinetwegen. Aber dafür einmal, wir reden Gesetze, jetzt über liebe das Kinder. Normale Social Justice Warrior. Genau, es gibt nämlich auch noch Gesetze. So, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen freier Meinungsäußerung und einfach being a fucking Hurensohn. Genau, und einfach nur gemeiner Beleidigung. So, aber und Volksverhetzung zum Beispiel. Oder Volksverhetzung, genau. Und wir haben schon einmal gesagt, in einem unserer letzten Podcasts, freie Meinungsäußerung ist ein Geschenk. Und liebe Social Justice Warriors, Menschen sind dafür gestorben, damit ihr heutzutage sagen dürft, was ihr wollt auf der Straße, ohne Angst zu haben, verfolgt zu werden. Und auch hier gilt wieder das Ding so, ja, aber warum darf ich denn nicht auf die Straße gehen und sagen, scheiß Juden raus aus dem Abendland? Weil das ja wieder Recht, Freiheit und die gesunde Entfaltung der eigenen Person eines anderen Menschen einschneiden würde. True. So. Aber ganz kurz mal. Aber. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so weit vorgegriffen ist, aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass du den Social Justice Warriors verbieten willst, zu sagen, dass wir nicht sagen dürfen, stop eigentlich being a faggot. Eigentlich ein netter Punkt, aber vor allem ein netter Punkt, weil ich mir vorstellen könnte, dass irgendwer jetzt auf die fixe Idee kommt, dieses Argument zu bringen. Ich möchte überhaupt nichts verbieten oder irgendetwas anderes. Ich möchte, dass der Blick des Social Justice Warriors über den eigenen, schwer gelangweilten und aus Ermangelung an eigenen Problemen auf die falschen Dinge fokussierten Horizont erweitert wird. Nämlich, wir haben, also noch einmal, es sind Menschen dafür gestorben. In den letzten 100, 200 Jahren, vielleicht sogar schon davor, vielleicht in den letzten paar tausend Jahren sind Menschen für unser Recht heutzutage gestorben, dass wir sagen dürfen, was wir wollen, was uns erstmal auf dem Herzen liegt, ohne dass wir Angst haben müssen, dafür verfolgt zu werden. Und dazu gehört auch, und ja, dazu gehört ganz klar, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Dresden gucken oder zur AfD, dass wir uns gefallen lassen müssen, dass auch mal Leute ganz große Scheiße sagen, dass Leute etwas Rassistisches sagen, dass Leute etwas Sexistisches sagen, wenn wir jetzt in Richtung CDU gucken. Und dazu möchte ich gleich gerne auch noch was sagen. Ich merke schon, ich komme heute gar nicht mehr dazu. Dafür hast du, glaube ich, in der letzten Folge mehr Redeanteil. Nein, erzähl weiter, das ist ein gutes Thema. So, und genau, und wir haben dieses Recht, wir haben diese Freiheit, sagen zu können, aber wir haben auch das Recht, auf so eine Scheiße antworten zu können. Das zu verbieten, zu sagen, okay, das darf man jetzt nicht mehr sagen, wir dürfen das nicht mehr sagen, wir dürfen irgendetwas nicht mehr sagen, weil es mir politisch nicht korrekt erscheint, weil es irgendwen beleidigen, verletzen könnten. Erstmal, macht euch nicht die Gedanken darum, ob es irgendjemand anderen verletzen sollte. Wenn dich etwas verletzt, dann steh auf für dich. Und das dachte ich mir zum Beispiel auch bei diesem ganzen CDU-Thema, als die eine Rothaarige, eine große, süße Maus als die, That one redhead chick. Genau, als oh die. Oh Gott. Wir müssen mehr dran arbeiten, um die Namen zu nennen. Wir müssen mehr Das ist echt schlecht. Das Ergebnis ist nämlich dann irgendwann, dass dann so Nicht-Deutsche und Frauen immer nicht die sind, wo wir die Namen nicht wissen. Das liegt aber auch nur daran, weil immer, ja auch die ganzen, Schuld, weil immer die ganzen Bayern im Fernsehen sind. Das ist echt so, oder? So von den ganzen Arschlöchern kennt man die Namen. Scheuer und Söder. Also wenn ihr noch zwei, drei Sachen macht, dann kenne ich ihren Namen auch. Okay. Sie wurde eine große, süße Maus genannt von irgendeinem alten Schovi. Und ich dachte mir, das ist doch irgendwie eine verdrehte Logik. Und dann geht sie an die Presse und sagt, die CDU wird von Sexisten seit Jahren unterwandert. Warum geht sie nicht direkt zu ihm hin? Er hat es ihr ins Gesicht gesagt und sagt einfach, was willst du eigentlich von mir, du alte fette Sau? Ja. Ich glaube, ihre Tochter war auch dabei. Ich habe es nicht ganz verstanden. So, das ist ja die kleine süße Maus und du bist die. Warum steht sie nicht direkt auf und sagt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wie kommst du dazu, mir jetzt so zu nennen? No? So humongous. Das ist auch tatsächlich das Ding, weil ekliger Altherren-Witz-Scheiß funktioniert ja auch nur so lange, solange man nicht auf Widerstand trifft. Ja, es ist ja eigentlich, wenn du nur weil eine es ist Art einfach dieses Mobbing. Es ist eine Art von Mobbing und es ist eine Art von ich habe das, du gehst davon aus, als so ein Lustmolch oder wie auch immer, dass du das Recht hast, das zu sagen, weil dir gehört ja eh die Welt. Und so, na, Mäuschen, hol mir doch mal ein schönes, helles Blondes, so wie du. Und das machst du dann zwei, dreimal. Und das erste Mal, wo du richtig irgendwie eine Retourkutsche kriegst, also da shrivelt der Trivel-Dick aber direkt nochmal 20 Zentimeter genau. Und dann ist er selber eine Frau. Das kann und dann kann man mal gucken, wie sich das anfühlt. Das kann ich an dieser Stelle als weißer Cisgender-Heteromann kann ich sagen, dass also die Hoden sich aber ganz schnell nach drinnen verpissen, wenn da jemand wirklich mal was zurückgibt. Ja, und genau das ist das Problem. Aber es kann nicht sein, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, es kann nicht sein, dass man sagt, es war falsch, weil sowas sagt man nicht, sondern redet, ja, logisch. Und ihr seid Politiker, die Rhetorik ist euer Handwerk. Inwiefern ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Politikerin, das fühlt sich immer an wie Petzen, der hat das gesagt, weil ja, aber das darf man ja nicht sagen. Geh zu ihm hin und sag, warum es falsch ist, das zu sagen. Wie kommst du da drauf, dich alleine, meinetwegen anhand deines Geschlechts über mich zu erheben? Meinetwegen so, oder allein auf deine Position, egal wie weit du es geschafft hast und wie weit unten ich in der Nahrungskette der CDU bin, es gibt dir nicht das Recht, herablassend mit mir zu reden, aus egal welchem Grund auch immer. So. Und dann hätte man auch diesen ganzen, und ich kann es nur Bitchfight nennen, der sich dem Ganzen da angeschlossen hat, ja, und auch umgehen können, dass dann die eine sagt, ja, aber die hat ja mit irgendwem eine Affäre gehabt. Ja, und? Die hat den Tauber gefickt. Guckst du dir doch an, die Schlampe. Ich denke mir, bei Sexismus hilft immer eins, nämlich einfach die Rollen oder die Geschlechter umdrehen. Was wäre passiert? Wäre da eine Frau gewesen und die hätte einem jungen Mann gesagt, oh, guck mal hier, der süße kleine Stecher hier, du. Sag mal, hast du den auch gefickt? So, und wenn man das macht, und dann erkennt man ja einfach immer den Sexismus. Sexismus ist ja immer, das ist ja nun ein Gegenstand der Beleidigung, der sich immer von einem aufs andere Geschlecht bezieht. Und wenn man das umdreht, kann man ja eigentlich wirklich erkennen, ob es sich um Sexismus gehandelt hat oder nicht. Und in diesem Fall muss ich sagen, ja, andersrum wäre es irgendwie awkward, also jetzt, ne, wenn du verstehst, was ich meine. Es fühlt sich nicht so an, als würde es diese Situation wirklich irgendwie geben in der CDU, dass eine Frau hingeht und dann was, CSU oder CDU? Es war die CDU. CDU, genau. Dass jetzt zum Beispiel die Angela Merkel so herumschlendert und dann zum Altmaier sagt, oh, so, alter, geiles Sex-Nilpferd, du. Zu mir ins Büro und dann mal gucken, dass ich den weißen Fleischberg niederreite und abschmürgel. Das ist halt, ja, wäre natürlich ein Riesen-Gag, wäre auch lustig. Das wäre doch eigentlich mal ein Beitrag, oder? Was ich noch sagen wollte, bezüglich, ne, redet und gebt ein Rebuttal, also auf der Stelle, weißt du, und setzt euch zur Wehr. Egal, ob du jetzt männlich, ob du jetzt der weiß nicht, der Flyer-Austeiler vom Dienst bist und Angie kommt auf dich zu und packt dich an den Eiern, oder ob du jetzt irgendwie von hinten und oder ob du jetzt irgendwie die lokal und flüstert dir ins Ohr, whatever, Abgeordnete, ja genau, ich schaffe dich. Jetzt bin ich ganz aroused. Jetzt habe ich dir zu das sagen, Bild jetzt in den Kopf gezaubert, wie Merkel hinter dir steht. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck kaltes Wasser trinken. Genau, wir waren bei Sprache, Political Correctness. Ich wollte sagen, was ich doof finde, also das schadet irgendwie ein bisschen der Sache ziemlich vielleicht. Ziemlich hart zu sagen, dass man was doof findet, aber machen wir weiter. Nee, ist so ein bisschen, oder beziehungsweise ich habe den Eindruck, das ist vielleicht kann man das als offene Frage in den Raum stellen, ob das anderen auch so geht, weil ich habe den Eindruck, du facilitatest damit die Opferrolle, also deine eigene. Wenn du sagst, du prangerst ganz kurz an, so, und er hat das und das gemacht, oder sie, und was ist ich, und jetzt, ne, so, bla, bla. Also anstatt selbst, einfach zu sagen, also so, and then, genau, und schaut mich an, ich bin das Opfer, anstatt zu sagen, so, and then I slapped him in the face. Ja, genau, oder anstatt so, weißt einfach du? Zu sagen, und dann habe ich, und dann zum Beispiel, dann hätte sie einen Fall gehabt. Hätte sie zum Beispiel dann gesagt, so, er hat zu mir gesagt, du süße Maus, ja, und dann habe ich gesagt, was erdreistest du dich eigentlich, du Arsch, so mit mir zu reden, ja? Verpiss dich! Ja, so. Genau. Ja. Und hätte er dann irgendwas gemacht, zum Beispiel sie gefeuert oder gesagt, okay, und du... Dann hättest du einen Case gehabt. So, genau, und dann können wir wirklich von Sexismus reden. Momentan haben wir einfach nur einen Fall von beleidigte Leberwurst aufgrund von sexistischer Äußerung. So. Ja. Und dieses ganze, dieses Pachten der Opferrolle, dieses immer Springen in die Opferrolle, dieses Zerfließen in Selbstmitleid und nicht für sich kämpfen zu wollen, dieses Petzen gehen, das, es tut unheimlich weh, das zu sehen. Ne? Das ist doch kein, gesagt, ist sind kein Leute, Beispiel. Das wird so, weil deswegen, der Typ fühlt sich jetzt dadurch doch nicht schlecht. Der denkt doch jetzt, oh ja, war doch alles okay. Und er ist ja auch unbeschadet davon gekommen. Die haben sich jetzt gegen sie verschworen. Genau. Und, jetzt wird wieder einer als Sau durch die Manege getrieben. Ja. Und alle denken sich, ja, gut, so ist das genau das, was Feminismus heutzutage ist. Und jetzt können wir doch weitermachen. So, genau, um das sozusagen, dem Feminismus wurde mal wieder ein Bärendienst erwiesen. Und anstatt das Ganze mal auf eine Gleichheit und ein Verständnis füreinander zu hieven, sind wir jetzt mal wieder ein paar Jahre nach hinten geworfen worden in der Diskussion. Und ich weiß nicht, irgendwann in den 60er, 70ern, da standen Frauen, auch verbunden mit der schwarzen Black Panther Bewegung zum Beispiel. Ich erinnere hier an Miss Simone, die Jazz-Blues-Sängerin. Yeah, yeah. Die standen auf der Straße, die haben wirklich gekämpft, die wurden zusammengeprügelt, die wurden von Wasserwerfern gegen Häuserwände geschleudert. Why not und, do that? Naja, aber die haben gekämpft, ja, die haben nicht gesagt, jemand hat mich so, nein, die mussten kämpfen dafür, und genau in so einem Fall muss man dann wieder kämpfen, und jetzt wird dann gesagt, ja, aber es ist halt heutzutage wesentlich einfacher, weil jetzt nicht jemand direkt mit dem Wasserwerfer ankommt, sondern vielmehr wird dir wahrscheinlich sogar der Großteil noch recht geben, wenn sie sagen so, hier, showed that sexist pig. Ja. Bam, genau, und dann wird wieder einer durch die Manege getrieben, ne, halt eine Sau. Und genauso, es gibt natürlich eine Sau durch die Manege tragen. Ja, nee, hört sich aber Dorf, sieht Sau gut durchs Dorf. Aus. Sau durchs Elefant Dorf, durch die Manege. Ach, keine Ahnung. Ist doch egal. Aber ich meine, man muss dazu natürlich Elefant auch sagen, durch ein Porzellanland noch darauf einzugehen. Es ist natürlich nicht immer so einfach, wie wir jetzt das behaupten. Ne? Es gibt viele Situationen, und das betrifft sowohl, glaube ich, jetzt Männer als auch Frauen. Das ist auch egal. Da geht es dann auch um Mobbing und Macht und wie auch immer, wo das eben nicht so darum. Einfach ist. Ist ja klar. Aber ich meine jetzt abseits der Politik und der Medienlandschaft, wo es dann um Angestelltenverhältnisse geht. Ne? Der Chef ist halt ein Schovi und droppt den Kommentar und du sagst lieber gar nichts, um deinen Job nicht zu verlieren. So, ich muss ganz kurz einspringen, weil ich finde, das ist ein super Punkt. Es geht aber nicht nur irgendwie, sondern es geht ja immer um Macht. Und das ist mein nächstes Problem. Wenn wir nämlich jetzt von Kindern sprechen und von Indoktrinierung meinetwegen, es ist ein ganz gefährliches Signal unserer jungen folgenden Generation oder den folgenden Generationen beizubringen, wenn irgendwer was zu euch sagt, ja, dann könnt ihr sagen, nein, sowas dürft ihr nicht sagen, weil wir lernen unseren Kindern ab, sich zu wehren. Wir bringen unseren Kindern bei, Sprache kann verboten werden. Wir bringen ihnen nicht mehr bei, wie man sich gegen Bullies wehrt. Ja, und Leute wie die AfD, das sind Bullies. Es ist genau das. Und wenn man wenn man versucht, solche Leute durch Sprache einzuschränken, dann gewinnt man nichts, denn das Problem oder die Ideen, die die haben, die sind, die Sprache ist nur das Sprachrohr zum inneren Scheißhaufen, den sie in sich tragen. Das Problem ist ja genau, stellt euch vor, rechter Hate Speech wäre unmöglich, verboten durch einen Leviathan, durch eine Instanz. Ja. Was glaubt ihr, was bei uns auf den Straßen los wäre? Das würde sich noch ganz anders bahnbrechen. Also da bist du ganz schnell wieder beim Reichstagsbrand, glaube ich. Apocalyptic Visions mit Creamspeak. Ganz kurz, lass uns mit den Kindern und den Bullies. Genau das Problem. Ja. Genau das ist das Problem. Und mit dieser Wohlfühlpädagogik, mit dem, ja, wehrt euch nicht, sondern, nein, man muss sich manchmal wehren. Und wenn man in der Schule schon nicht lernt, sich gegen Bullies zu wehren, dann wird man auch später nicht mehr lernen, auf der Arbeit sich gegen Bullies und gegen die Machthungrigen zu wehren, die hinkommen und einen aufgrund von Aussehen, ja, oder einfach aufgrund von Charakteristika oder Unterschieden, ja, zu bullen, niederzudrücken. Genau das ist das Problem, das ich damit habe. Mit dem ganzen Political Correctness-Komplex, den wir vor uns haben. Wenn wir weiterhin den Kindern oder auch einfach den Erwachsenen beibringen, ist es vollkommen okay, wenn jemand etwas sagt, was einem nicht passt, zu sagen, das darfst du aber nicht mehr sagen, das ist verboten, aus welchem Grund auch immer, ja, dann verlernen wir diese Aussage rhetorisch mit Intelligenz und Intellekt zu begegnen und sie zu entkräften, meinetwegen sie zu zerstören, jemanden in Grund und Boden zu reden. Wir werden es nicht schaffen. Wenn die ganzen Idioten jetzt einfach nicht mehr offen sagen können, was sie sagen wollen, dann bringt ihnen niemand bei, wie es wirklich ist. Wir können unsere Bullies nicht entkräften, wir lernen auch nicht mehr, unseren Bullies entgegenzustehen. Wir lernen nicht mehr, uns rhetorisch wehren zu können. Es geht nicht, und es geht auch nicht darum zu sagen, ja, und wenn dann ein verrückter Axtmörder vor dir steht, dann sag dem doch mal, dass alles okay ist und so. Nein, darum geht's nicht. Und auch der verrückte Axtmörder, wenn wir jetzt nicht einen First-Class Psychopathen haben, auch dem hätte man mit ein bisschen mehr Reden wahrscheinlich helfen können. Auch dort wäre es nicht so weit gekommen. Hätte der öfter mal reden dürfen oder hätte dem öfter mal jemand auf vernünftige, menschliche Art und Weise oder wäre ihm begegnet. Genau, es geht ja auch nicht nur um Verteidigung oder wie setze ich mich zur Wehr, sondern es geht ja auch um Dialog. Und in dem Moment, wo du Dialog beschneidest, wieder faschistische Verhältnisse. In der Sprache fängt es meistens an. Schon, und da wären wir auch wieder bei dem Sophia Tomala-Fall, ne? Hier mit Witzchen und wir wollten ein Experiment, um zu gucken, wie die, wie der Shitstorm losgeht, mit einer bestimmten Rhetorik, so und so ist wie Flüchtlinge. Genau das ist, es geht in der Sprache los. Das ist quasi die oberste Schicht, aber die brauchen wir nicht beschneiden, die brauchen wir nicht verbieten oder gutheißen. Da geht es los, aber die Probleme sitzen woanders. In der Sprache zeigt es sich zuerst. Und das zeigt sich zuerst einmal in Extremen, die gesagt werden, aber auch in Extremen oder einfach alltäglichen Dingen, die verboten werden. Und das ist unheimlich traurig. Es ist unheimlich traurig zu sehen, wie selbst in im akademischen Umfeld eine Beschneidung der Sprache akzeptiert wird, wie man sagt wird, okay, das darf man nicht mehr sagen und das ist okay so. Und ich setze mich dafür ein. Und ich würde jederzeit sagen, wir haben unsere Vorväter und Vormütter haben viel dafür getan, dass wir heutzutage sagen können, was wir wollen, uns anhören können, was wir wollen oder weggehen können oder nicht hinhören können, wie auf Twitter blocken oder einfach auf der Straße weggehen. Und wir müssen jetzt stark sein. Als Menschen. Auch Idioten haben das Recht auf freie Sprache. Und wir als kluge, gemäßigte, liberale, wie auch immer, Konservative, darum geht's mir überhaupt nicht. Die Guten. Ja, wir als die Guten. Es ist an uns zu sagen, wir gehen auf diese Leute zu und reden mit denen und verbieten sie nicht. Denn jedes Mal, wenn wir ein Stück Freiheit vom Rechten, vom Linken, egal von welchem Spektrum abschneiden, wir beschränken uns immer selbst. Und ja, dazu gehört auch, dass Leute dann mit dem alten, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Argument kommen. Weil die nämlich genau davor Angst haben. Und weil sie dann tatsächlich dieses Argument anwenden können. Weil es ja tatsächlich Dinge gibt, die man nicht mehr sagen darf. Genau, für sie. Ja. Und es ist auch, was ich erschreckend finde, ist halt in dem Moment, wo du es dann irgendwann so eine Art retrograde kulturhistorische Säuberung ja. quasi stattfindet und zu sagen, so, wir dürfen jetzt nicht mehr Macbeth in der Uni-Vorlesung diskutieren, weil da wurden Kinder gemordet, oder wir dürfen nicht mehr irgendwie griechische Dramen machen, weil da vergewaltigt wurde oder solche Geschichten, ja, und das könnte alles triggern. Also, weil dann nimmst du ja auch irgendwann selbst die Grundlage, die wir uns als Menschheit irgendwie mühsam, wo du jetzt wieder sagst, tausende Leute gestorben und so, für Freiheit und Meinungsfreiheit und wie auch immer und Gleichheit, weil dann nimmst du dir die ganze Grundlage von Fortschritt, weil wir nach hinten gucken können und sagen, ja, wir hatten das alles schon mal und wir wissen, wie scheiße das ist, wenn man es nicht richtig macht, und deswegen lass uns daraus lernen. Und wenn wir halt irgendwie anfangen, das von hinten die Browser-History zu löschen quasi, dann hast du irgendwann keine Grundlage mehr zu sagen, so, ach ja, richtig, das war alles schon mal und das ist damals nicht so gut gelaufen, lass uns doch lieber das mit der Meinungsfreiheit machen. Gell? Ja. Ja. Wenn wir vielleicht dazu noch mal ganz kurz den Bezug zu dem Sophia Tomala-Ding nehmen. Gerne. Denn uns geht es ganz klar darum, und ich sage jetzt einfach mal uns, und wenn der Max das anders sieht, dann schneide ich es raus, um meinen Punkt stärker zu machen. Ich habe nichts dagegen, dass Sophia Tomala so etwas sagen darf. Ich habe etwas dagegen, dass sie sagt. Aber niemals würde ich auf die Idee kommen zu sagen, sie darf so etwas nicht sagen. Sie ist verboten. Nein, klar kann sie das sagen. Und wir haben was darauf geantwortet. Ich glaube, ja, unser Hashtag war Go Fuck Yourself. Sie hat sich ja auch entblößt. Ne? Ja, so. Das ist halt der Moment. Sie hat in Kauf genommen, ne, dieser eigentliche Grund, wir wollten den Leuten zeigen, die Shitstorms. Whatever. Nein, die wollte einfach nur ihren Shit promoten. Und der Typ hat das vielleicht nicht ganz gerafft. Oder dachte sich, okay, er nimmt sie jetzt mal so. Sie haben es im Nachhinein irgendwie reverse konstruiert. Eine schöne Erklärung. Ist auch alles scheißegal. Selbst wenn das vorher konstruiert wurde, das ist egal. Es geht ums Prinzip. Scheißegal. Es geht um die Aussage. Und sie hat dafür einen Shitstorm geerntet. Genau. Und so. Der Shitstorm selber wurde leider auch wieder unter den falschen Argumenten geführt. Von wegen, nee, es darf nämlich nicht heißen, sowas darfst du nicht sagen. Klar darfst du das sagen, immer. Es muss heißen, go fuck yourself. Ja, aber man kann einfach sagen, ja, aber dann blocke ich dich jetzt halt und ich habe vorher schon nichts mit dir zu tun gehabt und das wird jetzt auch weiterhin so sein. Und dann interessierst du mich halt noch weniger und du bist halt einfach scheiße. Das ist einfach Punkt aus und das ist dann das Ding. Und das ist es ihr gutes Recht, scheiße zu sein. Und es ist mein gutes Recht, scheiße zu finden. Ist es nicht auch viel befriedigender? Irgendwie. Es ist tausendmal befriedigender. Wenn Leute einfach nach draußen gehen und irgendeine Scheiße labern und dann sagst du ja, und die halbe Welt sagt einfach, ja, du bist scheiße. Ja, anstatt zu sagen, nee, das. Das didn't happen in the first place. Genau, ganz klar, es geht um den Punkt. Und nochmal, es geht um den Punkt. Nicht darum, dass es verboten wird, dass man sowas sagen darf. Macht eure Witze über Flüchtlinge und ähnliches. Bitte outet euch als Idioten, Rassisten und Arschlöcher. Vielen Dank, genau. Ihr ermöglicht es uns normalen Menschen, euch sofort zu erkennen. Da muss man nämlich nicht mehr diese awkward Situation haben. Du bist seit 3-4 Wochen mit jemandem befreundet, hast dich ab und zu mal getroffen und dann sitzt du bei denen abends auf der Couch und ihr guckt euch Orange is the New Black an und dann auf einmal so, boah, Neger, ne? So. Und dann hörst du etwas und denkst, oh scheiße, was habe ich da verpasst? Und wie ist dein Standpunkt zum grassierenden Negerproblem, das wir in Deutschland haben? Und genau, okay, jetzt mal ganz stark überspitzt. Man erkennt natürlich Idioten sofort. Und natürlich ist Sophia Tomala jetzt natürlich nicht irgendwie Großrassistin. Das ist auch, ich weiß auch nicht. Sophia Tomala ist Medientante, die lebt von Aufmerksamkeit lebt. Und sie genau, nimmt das, was am meisten Aufmerksamkeit generiert. So. Sie hat sich als jemand geoutet, der eigene Gain von Fame und Followern wichtiger war, als als das Land nicht zu entzweien. Also, ne? So, das war die öffentliche Ruhe war ja nicht so wichtig wie die eigene Aufmerksamkeit. So. Und das ist das, was wir angeprangert haben. Und es ist egal wie. Denn es ging nicht darum. Ich stell mir gerade vor, das klingt jetzt einfach so. Und dann nach dem Tomala-Incident, or as we call it now, Day Zero, the Civil War began and Germany fell apart. Aber man darf auch nicht vergessen, wenn wir hier bei einem Bürgerkrieg sind, das Ganze ist so ein kleiner intellektueller Bürgerkrieg. Ne? Und das Schlimme ist, alle reden auf verschiedenen Ebenen. Die einen denken Political Correctness geht darum, dass man sagen soll, okay, das war nicht richtig, was du gesagt hast, so. Und du musst jetzt die Konsequenz dafür fürchten. Ne? Ja. Oder ertragen. Und die anderen sagen, nee, es geht uns aber darum, dass solche Sachen einfach verboten werden müssen. Und die Konsequenzen sind sehr viel schlimmer als einfach nur, er hat was Falsches gesagt. Sondern zum Beispiel, er verliert seinen Job. Und das ist das Gefährliche an diesen Social Justice Warrior. Oder er verliert die rechte Hand. Ja. Und dann what? Okay, und damit wären wir wieder bei Space Isis. Ja, okay, gut. Und um jetzt die Episode nicht wieder auf Deep Philosophy Society Talk zu enden, sondern auf Funny Memes and Creams, hätte ich jetzt noch eine kleine Panorama-Story parat, die letzte Woche sich ereignet hat. Es geht aber auch ein bisschen in Richtung Lügenpresse und ja, rechte Medien oder so. Aber nicht, es ist eher seicht. Also es ist okay. Und zwar, ich glaube, das ganze Ding hat sich schon etwas früher ereignet als letzte Woche. Es gab einen Bericht oder einen kleinen Artikel von der Österreicher Tageszeitung Heute. Das scheint sowas wie die Mopo oder so zu sein. Irgendwie so ein Bild-Mopo-Hybrid-Qualitätsblatt auf jeden Fall. Also weit entfernt. Wir müssen uns wirklich bei diesen ganzen ausländischen Blättern, wie zum Beispiel Österreich oder Schweiz, wirklich genau angucken, was das für Zeitungen sind. Die sind nämlich manchmal, haben so ganz unverfängliche Namen, wie zum Beispiel Der Zipfelklatscher. Der Zipfelklatscher am Mittwoch oder so. Also wirklich, ja, oder genau. Sowas wie der Morgen. Ne? Ja, nee, das oder heißt einfach auch, der ich Tag. Meine, Mopo heißt ja auch nur das, Morgenpost. Und dann, darum geht es nicht, nur einfach in anderen Ländern. Und dann ist es auf einmal so ein grundaufrechtes Blatt. Ich kann es nicht beurteilen. Es sieht aus wie Bild, es schmeckt wie Bild, es irgendwie so. Ist auch egal. Vielleicht noch rechter. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch eigentlich total wurscht. Fuck all of you guys. Also, und die haben einen kleinen Artikel gemacht. Clubgast in Klammern 18 bestiehlt Sängerin während Auftritt. Und der Artikel fängt an mit den Worten: Ein Algerier in Klammern 18, schwarzafrikanischer Abstammung. Nein, es steht nur ein Algerier 18. Aus Afrika. Nein, ein Algerier 18. Steht da auch die ganze Zeit Punkt, Punkt, Punkt. Nein, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, genau, das steht. Es war alles wirklich Zitat. Nein, nochmal. Ein Algerier 18 nutzte am Samstag gegen 5 Uhr früh im Lokal Grelle Forelle auf der Spittelauer Lände. What? Ist auch egal. Die Gunst der frühen Stunde. Als Sängerin Alison Lewis auf der Bühne stand, schlich er sich in die Künstlergarderobe, ließ Handy und Geldbörse der Australierin mitgehen. Die Sache flog auf, als der Dieb ein Getränk an der Bar mit einem australischen 5-Dollar-Schein bezahlen wollte. Die verständigten Beamte fanden 2 weitere gestohlene Handys bei dem Mann. Er wurde festgenommen. Dazu ein Bild von dem besagten Club und von der Sängerin, eine blonde Dame mit Akustikgitarre. Erstmal so. Würde ich sagen, Respekt zu diesem Heist, den er durchgezogen hat. zweitens, wer irgendwas auf sich hält aus Australien, war das 5 Uhr nachmittags oder nachts? Nachts, ne? Nee, 5 Uhr früh. 5 Uhr in der Früh. Ja, ne? Also wer um die Uhrzeit auf der Bühne steht, hat es wahrscheinlich verdient, dass er beklaut wird. zweitens, ich finde es relativ cool, muss ich sagen. Hut ab oder Kippe ab. Das wäre höchstwahrscheinlich ein Moslem gewesen, gehe ich mal schwer. Ne, also wenn nicht dabei steht, dass er kein Moslem war, dann ist er definitiv kein Moslem, sonst wird das als erstes da stehen. Hut ab, dass er sie nicht vergewaltigt hat, meinst du? Das auch. Auf oder das Handy. Und aber dann natürlich Abzug in der B-Note, wenn man im gleichen Laden dann mit dem geklauten Geld. Ich find's super geil, dass du den Artikel jetzt schon auseinander nimmst, bevor ich überhaupt mit dem eigentlichen Story angefangen habe. Okay, dann. Weil es folgte daraufhin ein Statement von der besagten Grelle Forelle. Am 27. September auf deren Facebook-Seite. Wenn der Grelle Forelle auftritt, hat es auch nicht anders verdient, beklaut zu werden. Das stimmt. Liebe Tageszeitung Heute, hier ein kurzer Faktencheck. Halt die Schnauze. Das steht da drin. Das wäre aber super geil, wenn ihr sagt, liebe Tageszeitung, wir geben euch vollkommen recht. Fuck those Algerian dudes. Alle abschieben. Nein. Liebe Tageszeitung Heute, hier ein kurzer Faktencheck. Erstens, who the fuck is Alison Lewis? Zweitens, Einlass ab 21 plus Jahren. Drittens, welche Singer-Songwriterin tritt in einem Club gegen 5 Uhr morgens auf? Und viertens, wir hatten zu dem Zeitpunkt schon seit 10 Wochen geschlossen. So, woraufhin dann... Sind ja mehr oder weniger meine Fragen, aber okay. Es ist so total geil. Woraufhin dann, dass der ganze Beitrag erstmal natürlich Milliarden von Likes und Shares bekommen hat, berechterweise. Achso, und 5 sind noch geschrieben, Kommentar. 5, wir akzeptieren ausländische Devisen. So, dann kam irgendwann, das ist so eine richtig schöne Shitparty da in der Kommentarsektion, dann kam irgendwann ein Facebook-Post von Alison Lewis. As the Alison Lewis in question, I can confirm that my things were stolen from the backstage at Das Werk on Friday night during my performance, but I had no Australian money in my wallet and never heard of anyone being arrested for it. As far as I am aware, my phone is gone, but a kind stranger did find my ID and bank cards on the ground and returned them to me to the police. I have no idea how Grelle Forelle was implicated in the story. I find this kind of hilarious. Also, that photo is not of me. Don't even know where they got that. Die Frau hat die Tabloid-Presse lieben für so etwas. Es ist so geil. Also die Frau hat nicht nur nicht an dem Laden performt, sondern woanders, sondern war auch noch nicht mal mit dem richtigen Foto drin. Woraufhin Grille Forelle kommentiert hat, nice to meet you, Alison. Hope you still had a great gig at our friends from Werk. Bla, bla, bla, bla, bla. Nice chatter. So, dann kam irgendwann der Kommentar von heute. Liebe Grelle Forelle, ihr habt natürlich recht, das Ganze hat sich im Werk abgespielt und nicht bei euch. Zur Verwechslung kam es wegen der gleichlautenden Postadresse. Tut uns sehr leid. Wir haben den Artikel online bereits ausgebessert und ein Erratum hinzugefügt. Liebe Grüße, das heute Online-Team. Woraufhin die Grelle Forelle einfach nur kommentiert hat, ihr seid einfach das Letzte und jetzt verpisst euch von unserer Seite, Hashtag unfähige Journalist. Ich finde auch, man sollte den guten alten Hashtag GoFuckYourself benutzen. Man muss so den Leuten hart einfach sagen, wann es richtig ist, sich einfach mal zurückzuziehen und sich ins eigene Knie zu ficken. Einfach mal ins eigene Knie. Liebe Kinder, nicht in fremde Knie, ins eigene Knie ficken. So. Und dann hat irgendwer noch, das war eigentlich so das Hauptding, irgendwer hat noch geschrieben, the photo is of Alison Lewis from String of Ponies from Detroit, probably found it through Google and as usual didn't even think to check it. Aber also. Und wie kam die jetzt, hat irgendwer was dazu geschrieben, wie die dazu kam, dass jetzt da noch ein Algerier in der Story auftaucht? Leider nicht. Weil man einfach so eine Wahrscheinlichkeitstabelle hat, wenn irgendwo Die gaussische Normalverteilung der Rechten, so es ist im Zweifelfall, muss es ein Algerier gewesen. Echt, die Algerier sind jetzt auf Platz 1? Ich hätte eher auf Tatschiken gedacht. Ach, Tatschiken, weil die kennt doch einfach keiner. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass das ein Land ist und nehmen das dann einfach an. Ja. Aber eigentlich eine geile Geschichte. Ich finde es auch immer schön, wenn diese Errata dann, also wirklich auf der ersten Seite ganz groß, haben Sie diesen Mann gesehen? Junge Algerier, 18, klaut dann Handy und so vergewaltigt 15 australische Frauen, während sie morgens um 5 Uhr auf der Bühne auftreten, in der geilen Forelle. Und dann steht unten, 15 Zeitungen später unten auf der letzten Seite. So in 8 Punkt einfach und in genau. Hellgrau. Und unten zwischen zwei Sachen, zwischen so einer 0800er Werbung, die geile Irene will von dir angerufen werden. Und zwischen geile Europäerinnen wollen von dir vergewaltigt werden. Genau, und Magentabletten glutenfrei. Steht dann, ja, übrigens, wir wollten nur kurz sagen, es war weder die geile Forelle, es war auch kein Algerier. Wir wissen nicht, wer geklaut wurde. Es war eigentlich überhaupt nichts. Unser Redakteur hat sich nur beim Aufstehen den kleinen Zeh an der Kanne Dosenbier gestoßen und hat deswegen einfach mal was über Algerier. Er ist über seinen algerischen Läufer gestolpert und war den ganzen Tag wütend auf Algerier und hat dabei noch das Lied der berühmten australischen Sängerin Alison Lewis. Gehabt. Schön. Schöne letzte Geschichte. Schöne Anekdote. Geht schon fast als Cream of the Week durch, die wir eigentlich gar nicht mehr durchziehen. Wir haben irgendwann mal in den ersten Folgen angefangen, wildste Rubriken einzuführen, die wir dann nie wiederholt haben. Sollten wir weiterhin so machen. Jetzt zu unserer Rubrik. Auf Wiedersehen. So. Also, ja. 60 Minuten sind fast rum. Lass uns doch mal jetzt gucken hier im Navigationsgerät. Genau, schau mal aufs TomTom da. Schau mal, wo sind wir denn eigentlich? Routenplan. Ja. Oh, ich habe keine Ahnung, wie man diese Routenplanung im dreidimensionalen Raum liest, du. Ach, nee, guck mal hier, Sprachsteuerung. Lass mal hier. Zack. Stimmpaket. Das ist jetzt erstmal. Stimmpaket egal. Wahllos. Ja. War random. Okay, alles klar. Ja, ist scheißegal, wir müssen aber wissen. Ja, also. Herzlich willkommen bei Ihrem Major TomTom Navigationssystem. Wir steigen jetzt in die Routenplanung ein. Okay. Sie haben als Ziel den einarmigen Transvestin, einarmigen Konvertiten ausgewählt. Und glauben Sie mir, meine Damen und Herren, wenn ich sage, ich weiß, was es heißt, alleinerziehende Transgender-Mutter zweier einarmiger Kinder zu sein. Ja, aber gut, wir wollen. Und wenn Sie jetzt die Entfernungen sich anschauen, wenn Sie Frankfurt sich anschauen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker brauchen, um auf der Venus ihr Geld zu finden. Gut, wenn wir jetzt schauen sich die großen Raumflughäfen an. London, ja. Heathrow oder sonst wo, meine Damen und Herren. Herr Stolber, ganz kurz. Wir wollen wirklich nur wissen, wie wir jetzt von hier zum einarmigen Konvertiten-Spielecasino kommen. Da bedürfen die Triebwerke nur noch eines kleinen Sprühens sozusagen in die lodernde Flut, in die flutende Glut, in den glühenden Schritt, möchte ich sagen. Das bedeutet natürlich, dass ihr Standort näher an ihr Reiseziel heranwächst, weil das ja klar ist. Und wenn sie sich jetzt Stopp, ganz kurz, Entschuldigung. Wir wollen nur wissen, wie wir jetzt von hier zum einarmigen Konvertiten kommen. Wie kommen wir dahin? In 10 Minuten!